Die Stadt. Aus müden Lungen atmet Dunst die große Stadt. Mildäugig über dem gezackten Turme steht blasser Mond, der mich begleitet hat. Und wie das stille Meer nach hartem Sturme, schläft auch dies Meer von Menschen stumm und matt. Aus müden Lungen atmet Dunst die Stadt. Doch morgens brüllt das aufgeweckte Tier und schreit nach Nahrung durch die engen Gassen. Aufpeitscht die Woge Hunger, Lust und Gier. Aufpeitscht die Woge Ehrgeiz, Lieben, Hassen und alle Dämme überfluten schier. Tagsüber brüllt das aufgeweckte Tier. Doch in dem feierlichen Raum der Nacht, wie liegt sie mir geheimnisvoll zu Füßen, gleich der Natur in ihrer Schöpferpracht. Und auch mein Blut spürt ihr verwandtes Grüßen, und jeder Stein, er singt ein Lied von Macht, hoch in dem feierlichen Raum der Nacht.